Anthony Ingracia, aus dem Amerikanischen übersetzt von Götz Nalepa. Unter der Regie von Bernd Lau sprachen Manfred Krug, Tara O'Hara, Desiree, Marquesa, Blanche, Peter Roggisch, Christian Brückner, Wolfgang Kondrus, Till Hagen, Monika Bielenstein, Otto Sander und Renate Küster. Sie hörten eine Produktion des Senders Freies Berlin mit dem Hessischen Rundfunk.